Es ist 11 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Edda Damöller. Guten Tag. Ach, da ist eine Orgie von Umgehungsstraßen. Da werden einfach ganz stumpf Autobahnen ausgebaut. Sagt Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, und attackiert damit Verkehrsminister Dobrindt. Der verschlafe mit seinem Verkehrswegeplan die ökologischen Trends der Zeit. Etwa 1000 Bauprojekte hat Dobrindt für die kommenden Jahre aufgelistet. Aus Nordrhein-Westfalen gab es dafür schon vorab viel Lob. Mehr dazu von Julia Barth, WDR Berlin. Für NRW-Verkehrsminister Michael Groschek ist der neue Bundesverkehrswegeplan das größte Anti-Stau-Programm, das NRW je erlebt hat. Und tatsächlich wird Nordrhein-Westfalen außerordentlich großzügig bedacht, bekommt den größten Anteil der rund 265 Milliarden Euro, die der Bund bis 2030 in Straßen, Schienen und Wasserwege investieren will. Geld, das Nordrhein-Westfalen vor allem für den Ausbau vielbefahrener Autobahnabschnitte vorsieht, um Engpässe zu beseitigen, wie etwa auf der A3 oder der A40. Auf der Schiene sollen mehr als 1,7 Milliarden Euro in das Prestigeprojekt Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Dortmund fließen. In Stockholm sind die Träger der alternativen Nobelpreise bekannt gegeben worden. Vier Preisträger teilen sich die mit umgerechnet 300.000 Euro dotierte Auszeichnung. Darunter sind die Weißhelme, 3.000 Freiwillige, die in Syrien nach Bombenangriffen helfen, Menschen aus den Trümmern zu retten. Mehr von Andreas Sperling, WDR Stockholm. Die Stiftung der Right Livelihood Awards hebt damit den besonderen Mut der Helfer in Syrien hervor. Für ihren unerschrockenen Einsatz wird auch die ägyptische Frauenrechtlerin Mohsen Hassan ausgezeichnet. Es ist noch unklar, ob sie zur Verleihung des Preises kommen kann, weil sie auf Druck der Regierung in Kairo ihr Land nicht verlassen darf. In Russland erhält in diesem Jahr die Menschenrechtlerin Svetlana Ganushkina die Auszeichnung. Sie setzt sich für Migranten ein, vor allem auch für die Bildungschancen von Flüchtlingskindern in Russland. Vierter Preisträger ist die unabhängige türkische Tageszeitung Cumhuriyet. Die Jury würdigt den Einsatz für investigativen Journalismus, für den die Zeitungsmacher politischen Druck, Morddrohungen und Gefängnis in Kauf nehmen. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick mit Michael Müller. Die Vereinten Nationen beginnen einen neuen Versuch, Hilfslieferungen unbeschadet nach Syrien zu bringen. Mehrere Konvois sollen noch heute starten. Wohin sie fahren, wollte ein Sprecher der UNO nicht sagen. Im UNO-Sicherheitsrat haben sich die USA und Russland über die Verantwortung für den jüngsten Angriff auf einen Hilfskonvoi gestritten. Russland weist jede Schuld von sich. In Deutschland lebt rund eine 500.000 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Das geht aus Zahlen der Bundesregierung von Ende Juni hervor. Die meisten von ihnen haben aber dennoch ein befristetes oder unbefristetes Aufenthaltsrecht. Etwa 100.000 Menschen sind nur geduldet oder ihr Status ist unbekannt. In Düsseldorf beginnen die Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert knapp 6% mehr Gehalt. Die Arbeitgeber nennen das nicht finanzierbar. Die Verhandlungen betreffen rund 55.000 Ärzte. Hier noch eine weitere Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Das Amtsgericht Oberhausen beschäftigt sich gerade mit einem Unfall auf der Fronleichnamskirmes im vergangenen Jahr. Angeklagt ist der Betreiber eines Karussells namens Love Express. In dem Fahrgeschäft hatten sich schwere Metallstangen gelöst und waren auf mehrere Passagiere gefallen. 5 Menschen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schausteller aus Duisburg vor, das Karussell nicht sorgfältig genug aufgebaut zu haben. Er bestreitet das und sagt, dass die Teile manipuliert worden sein müssten. Das Oberhausener Gericht hat 2 Sachverständige geladen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich zum Herbstanfang freundlich, fast ohne Wolken, mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Gronau und Paderborn erreichen am Nachmittag 21 Grad, Krefeld schafft 22. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit einigen wenigen Schauern bei 15 bis 22 Grad. Und am Wochenende wird es sogar überwiegend sonnig. Am Sonntag sind bis zu 26 Grad drin, mit ein paar Schauern am Abend. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Hamm-Bergkamm und Kamm-Zentrum 1 Kilometer Stau. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Volmarstein und Hagen-West Unfall 5 Kilometer stockender Verkehr. Sie verlieren mehr als 10 Minuten. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Mülheim Unfall 4 Kilometer stockender Verkehr. Sie verlieren hier mehr als 10 Minuten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Kreuz-Bochum 2 Kilometer Stau. Sie verlieren mehr als 10 Minuten. A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Hagen-Süd 5 Kilometer stockender Verkehr. Auch hier verlieren Sie mehr als 10 Minuten. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Wahn und Köln-Rath 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Hier dauert es mehr als 20 Minuten länger. A559 Abzweig Deutz zwischen drei Köln-Ports und Kreuz-Kremberg 2 Kilometer Stau. Der Zeitverlust sind hier mehr als 10 Minuten. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Und Sie haben ganz genau gehört, was Edda da gerade gesagt hat. Am Sonntag bis zu 26 Grad, das heißt, der Herbst ist im Großen und Ganzen abgeschafft. Auch keine schlechte Nachricht, wobei wir wollen in dieser Stunde darüber reden, was der Herbst alles für Schönheiten an sich hat. WDR 2. WDR 2. I could, but I would. I'm going. rest of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, without a hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Sie hoffentlich in dieser Woche gehörig in Atem gehalten, die vielen, vielen Hinweise, aber natürlich auch die Begriffe, die Stefan Vogt in dieser Woche eingestreut hat. Welche Gemeinsamkeit haben Josef Ackermann, eine Knoblauchpresse, der Rhein und die Droge LSD? Die Lösung war, ja, wie man hinterher mal sagen kann, gar nicht so schwer. Sie kommen alle aus der Schweiz. Stefanie Schürmann aus Gronau, also mitten im Münsterland in der Udo-Lindenberg-Stadt Gronau, hat es tagelang verfolgt und recherchiert hat sie auch. Eigentlich wusste ich es ja schon, seitdem Sie sagten, dass der Rhein dazugehört. Da hatte ich sofort das Gefühl, da ist bestimmt, dass die aus der Schweiz kommen. Da musste ich natürlich erst mal nachgucken, wo der Herr Ackermann herkommt. Ja, und die Firma der Knoblauchpresse, die klang ja schon so schweizerisch. Ja, und dann, als dann gestern das LSD dazu kam, der Erfinder kommt auch aus der Schweiz, da wusste ich gestern schon, was es sein wird, aber ich habe nie damit gerechnet, dass ich jetzt heute Morgen dann auch durchkommen werde. Aber sie ist nicht nur einfach durchgekommen, sondern es ereignete sich auch das hier. Ja, genau, Stefanie Schürmann hat gewonnen. Sie kann mit ihrer Familie loslegen vom Münsterland nach Havanna. Herzlichen Glückwunsch nach Gronau. Ab Montag dann hat Sabine Heinrich das nächste Rätsel für Sie. Mal gucken, wie lange Sie dann für die richtige Lösung brauchen. Sie können übrigens auch im Netz gewinnen, Geld für Ihren Kurztrip. Unter quiz.wdr2.de gibt es das härteste Radioquiz der Welt als Online-Spiel. Also wenn Sie da vielleicht auch nochmal nachgucken wollen, könnte ja Spaß machen. Lösen Sie das härteste Radioquiz der Welt und wir schicken Sie und Ihre Familie auf eine Traumreise nach Kuba mit Alturs und WDR 2. When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning comes, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. I didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. When the beat drops out and the people gone,

Hier ist WDR 2, das ist Silbermond mit das leichteste der Welt. Und Sie dürfen sich das hier nicht falsch vorstellen. Hier, WDR 2, das ist kein tatsächliches Unternehmen, das ist mehr so eine Waldorf-Wohngemeinschaft. Also wir laufen hier alle auf Noppensocken rum und dann malen wir mit Fingerfarbe Blumen an die Fenster und rösten uns unsere Müsli-Nüsse. Also das ist alles ganz, ganz gemütlich hier und deswegen machen wir uns auch viele Gedanken über die Jahreszeiten. Heute zum Beispiel über den Herbst, 16.21 Uhr. Es gibt heute diese Gleiche zwischen Tag und Nacht. Und wenn ich gleich nochmal ganz genau nachgucke, fällt mir auch wieder ein, wie dieser Begriff hieß. Aber was vor allen Dingen ganz wichtig ist, es heißt Equinoctium. Nur, dass Sie das schon mal wissen. Equinoctium. Tag und Nacht gleiche. Aber in dieser Atmosphäre, in dieser Wohlfühlatmosphäre hat unser Kollege Martin Mausbach auch ein Herbstgedicht heute schon geschrieben. Herbst ist für mich, wenn sich die Blätter an den Bäumen verfärben, wenn Kinder durch die Laubhaufen tollen, wenn es überall nach Zwiebelkuchen duftet, wenn in den Fenstern lustige Kastanienfiguren zu sehen sind. Vor allem aber ist Herbst für mich, wenn es in der Kantine endlich wieder frische Mettbrötchen gibt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das geht Ihnen sehr zu Herzen, so wie mir. Magnus Heyer ist Neurologe und unser WDR2-Scout durch das Gemüt. Herr Heyer, wird der Herbst unterschätzt? Wir erwarten ja Herbstmüdigkeit, Herbstdepression, alles ganz schrecklich. Ich halte das für ein gigantisches Missverständnis. Ich glaube, Herbstmüdigkeit gibt es gar nicht, obwohl ich bei Google unendlich viele Treffer gefunden habe. Ich glaube wirklich, dass es sie gar nicht gibt, sondern ich glaube, dass es eher eine Art von Herbsteuphorie gibt. Und nicht nur, wenn die Außentemperatur 26 Grad ist, wie jetzt, was ich toll finde, sondern grundsätzlich. Ich habe sogar mal gelesen, ich habe die Zahl leider nicht wiedergefunden, dass sich im Herbst deutlich mehr Menschen verlieben als im Frühjahr. Ist das denkbar? Ist das gemütsmäßig denkbar? Also steile These, es gibt ja über alles Statistiken und wahrscheinlich hierüber auch, die kenne ich nicht. Aber es gibt einen Effekt im Herbst, der wirkt sich aus und der wirkt sich auch tatsächlich auf unser Gemüt aus und das ist das Licht. Wir sind verführt durch die, was weiß ich, durch das Wetter jetzt gerade, zu langen Herbst, den berühmten Herbstspaziergängen. Mhm. Und da passiert eine Sache, die ist neurologisch hochrelevant. Wir tanken Licht und das kann man sich wirklich genau so vorstellen. Wir tanken Licht. Durch das Licht, das wirkt sich aus auf mehrere Organe im Gehirn, auf die Zirbeldrüse. Und dann wird, und das ist tatsächlich messbar, das Schlafhormon Melatonin weniger produziert. Das heißt, wir werden im Herbst nicht müde, die Herbstmüdigkeit oder so, sondern wir werden wacher. Wir werden wacher durch Spaziergänge. Aber das hängt natürlich nicht. Ja, nee, wirklich. Wach durch Spazierengehen. Wach durch Licht. Wach durch Licht im engsten Sinne des Wortes. Und niemand hindert uns natürlich daran, diese Herbstspaziergänge einfach weiterzuführen und im Winter weiter spazieren zu gehen. Sonne gibt es genug. Man muss nur rausgehen. Also deswegen heißt dieses berühmte Lied auch, die Herbstnacht ist nicht allein zum Schlafen da. Ja, genau. Die Herbstnacht ist zum Spazierengehen da und den Rest können Sie sich überlegen. Aber eine Statistik gibt es, die kenne ich tatsächlich. Im Jahr 2015 war Juli der geburtenstärkste Jahrgang. Wenn man das hier zurückrechnet, dann kommt man auf eine Zeugung im Spätherbst. Das heißt, ja, aber aus Verzweiflung im November. Das ist ja dann ganz düster. Also ich weiß nicht, ob Ihre Partnerin das so gutieren würde, wenn Sie von Verzweiflung reden. Aber zumindest scheint es da einen gewissen Gefühlsstau zu geben, der sich in der Richtung auswirkt. Die Schwankungen sind aber nicht wahnsinnig. Ne? Also es werden nicht plötzlich doppelt so viele Kinder geboren. Aber es ist schon messbar und es wiederholt sich in den Jahren immer gleich. Also im Herbst passiert was mit uns und das ist nicht Herbstmüdigkeit. Das ist nicht Herbstmüdigkeit, sondern wir sind alle berauscht durch die Spaziergänge, sagt Magnus Heyer, Neurologe, unser Pfadfinder durch die menschliche Seele. Vielen Dank, Herr Heyer, und Ihnen einen wunderschönen Tag, aber auch einen wunderschönen Herbst. Ihnen auch. Danke. Ciao. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. We might

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ist heute im Irak. Sie will Gespräche unter anderem mit Vertretern islamischer Glaubensrichtungen sowie der Kurden führen. Thema wird vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat sein. In Stockholm sind die Träger der alternativen Nobelpreise bekannt gegeben worden. Dazu gehören die Weißhelme, tausende Freiwillige, die nach Bombenangriffen in Syrien helfen, Menschen zu retten und auch als Kandidaten für den Friedensnobelpreis gelten. Ausgezeichnet werden auch die Redaktion der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, eine russische Menschenrechtlerin und eine Aktivistin, die in Ägypten für Frauenrechte kämpft. Das war WDR Aktuell. Jetzt immer um 5:30. Von morgens 6 bis abends 6. Ihre Lokalzeit auf WDR 2. Aus dem Studio Köln mit Susanne Fritz. Guten Tag. Köln. In der Ratssitzung befassen sich die Politiker heute mit dem Vorschlag, rund um den Dom einen Zaun zu errichten. Er soll Teil eines Konzepts sein, die Domumgebung sicherer zu machen. Doch der Zaun ist bei den Ratsfraktionen umstritten. Frank Überall, WDR 2 Köln. CDU und Grüne haben sich im Kölner Stadtrat zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Über einen Schutzzaun am Kölner Dom sind sie aber unterschiedlicher Meinung. Die CDU ist dafür, die Grünen sind dagegen. Das wiederum haben die Grünen mit SPD und Linken gemeinsam. Um zu betonen, wie wichtig das Thema ist, hat die SPD nun eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragt. Obwohl der Domzaun bisher nicht auf der Tagesordnung der heutigen Ratssitzung stand, müssen die Politiker durch den SPD-Antrag jetzt darüber diskutieren. Rheinland. Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet heute zum 5. Mal den Frauen-Business-Tag. Laut IHK sind auch im Rheinland immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Dazu IHK-Vizepräsidentin Sandra von Möller. Wir sehen schon, dass es wenig Frauen gibt, die sich trauen, ein richtiges Start-up auf die Beine zu stellen, die Schwierigkeiten haben, auch das Kapital zu bekommen, da doch auch viele Banken eher davon ausgehen, dass eigentlich ein Mann vor ihnen sitzen müsste als eine Frau. Und da kann ich auch wirklich nur raten, nicht den Kopf hängen lassen, sondern Mut zu haben, vielleicht andere Wege zu gehen. Und die werden wir auch am heutigen Tag aufzeigen. Der Frauen-Business-Tag informiert Unternehmerinnen und hilft ihnen, ein Netzwerk zu bilden. Er beginnt um 16 Uhr in der IHK. Rhein-Erft. Die Preise für rheinische Kartoffeln könnten in diesem Herbst steigen, denn die Landwirte befürchten eine schlechte Ernte. Eigentlich müsste die Ernte längst angefangen haben, aber der Boden auf den Feldern ist zu trocken. Je länger die Kartoffeln in der Erde bleiben, desto geringer wird die Qualität. Das Wetter, viel Sonnenschein und mit maximal 23 Grad ist es heute angenehm warm im Rheinland. In Overath ist es aktuell 17 Grad, in Bettburg und in Rheinbach 18 Grad warm. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Hamm-Bergkamen und Kamen-Zentrum. 2 Kilometer stockender Verkehr. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Vollmarstein und Hagen-West. 4 Kilometer stockender Verkehr wegen Bergungsarbeiten. Hier ist der Zeitverlust mehr als 10 Minuten. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Mülheim. Unfall. 3 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen hier mehr als 10 Minuten länger. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Kreuz-Bochum. 2 Kilometer Stau. Sie brauchen hier mehr als 10 Minuten länger. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Wahn und Flughafen. 2 Kilometer Stau. Sie brauchen hier mehr als 10 Minuten länger. A559 Abzweig Deutz zwischen 3 Köln-Ports und Kreuz Gremberg. 2 Kilometer Stau. Sie brauchen hier auch mehr als 10 Minuten länger. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Und der, wie wir gerade gelernt haben, ins Haus stehenden Herbst-Euphorie. Hier ist erstmal Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like,

außer an alle Spinner. Wir sind die Gewinner, kennen keine Limits, ab heute für immer. Es geht raus an alle Spinner, weil alles ohne Sinn wäre. Ohne Spinner wie dich und mich. Das geht raus an alle Spinner, wir sind die Gewinner, wir kennen keine Limits, ab heute für immer. Das geht raus an alle Spinner, weil alles ohne Sinn wäre. Ohne Spinner wie dich und mich. Revolver hält mit Spinner auf WDR 2 und jetzt werden ja Vertreter der politischen Klasse oft so geschmäht. Jetzt müssen wir aber sagen, in der vergangenen Nacht haben die eine Kuh vom Eis geschoben. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte vor allem der Regierung eine dicke Hausaufgabe gegeben, die Erbschaftssteuer. Ihr könnt den Erben Privilegien einräumen, haben die Richter in Karlsruhe gesagt, aber nicht so, wie ihr das bisher gemacht habt. Findet eine saubere Regelung, wie Unternehmen bewertet werden, macht es nicht zu lasch, räumt den Erben nicht zu lax irgendwelche Befreiungen ein, sonst machen wir das, haben die Verfassungsgerichte angekündigt. Der Kompromiss, den es nun in der vergangenen Nacht gebracht hat, im Vermittlungsausschuss, den haben vor allem 4 Politiker mit auf den Weg gebracht. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, Finanzstaatssekretär Michael Meister und der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herr Borjans, jetzt muss ich Sie doch mal fragen. Nehmen wir an, mir würde eine dieser Firmen gehören, eine der 150 heimlichen Weltmarktführer im südlichen Westfalen. Dann bezahle ich Gewerbesteuer, ich bezahle Umsatzsteuer, ich bezahle möglicherweise Körperschaftssteuer und vielleicht Grundsteuer, Einkommensteuer sowieso. Mit welchem Recht verlangen Sie dann auch noch Geld von meinem Sohn Jörg Junior, wenn ich dem die Firma vererbe? Weil Ihr Sohn Jörg Junior Millionen erbt und damit einen riesigen Vorteil gegenüber seinen Klassenkameraden und anderen hat, die nicht in diesen Genuss kommen, und weil private Millionenerben auch Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Die Frage ist also welchen ist eine Grund sollte es geben, Sache. Damit er den nicht bezahlt? Ja, weil mein Reichtum, den ich ihm vererbe, auf den habe ich ja schon zigfach besteuert, deswegen zum Beispiel. Ja, aber Ihr Sohn hat er nicht besteuert, versteuert. Der bekommt Millionen von seinem Vater und hat einen Riesenvorteil, und das ist die Grundlage der Erbschaftssteuer, nicht nur in Deutschland. Und die ist ja auch unbestritten bei denen, die zig Millionen erben, ohne ein Unternehmen dranhängen zu haben. Mhm. Uns ging es natürlich darum zu sagen, wenn man dann auf eine andere Art dem Gemeinwohl dient, weil man Menschen beschäftigt, weil man investiert, weil man eigentlich das Geld auch im Unternehmen lässt, dann muss dafür auch möglich sein, eine Vergünstigung oder eine Befreiung sogar von der Erbschaftssteuer zu gewähren. Ja, die Bayern haben ja vorher ganz schön rumgepestet, vor allen Dingen gegen Länder wie Nordrhein-Westfalen, also rot-grün regierte Länder, haben gesagt, die wollen die Steuern erhöhen, die wollen das für Unternehmer unattraktiv machen. Und Sie haben dann wiederum gestern Abend nach der Verhandlung gesagt, so ein Kompromiss ist nichts zum Glücklichwerden. Worüber sind Sie unglücklich, Herr Borjans, bei diesem Kompromiss, den Sie gefunden haben? Möchten Sie jetzt auch vielleicht gegen die Bayern schimpfen? Nein, das mache ich nicht. Ich bin immer nur amüsiert, wenn ich sehe, dass dann immer alle als Sieger den Platz verlassen. Einen harten Kompromiss zu erringen heißt, dass man nicht das Wunschergebnis durchgebracht hat. Und das gilt für Herrn Seehofer, das gilt für mich auch. Was hätten Sie denn gerne mehr gehabt, Herr Borjans? Welches Geld hätten Sie denn? Ich finde, dass einerseits die Bewertung von Unternehmen sehr niedrig angesetzt ist, obwohl wir sie immerhin um über 10% höher gebracht haben, als sie im Bundestagsbeschluss vorgesehen war. Ich finde da auch, müssen Sie kurz dazu sagen, da gibt es so einen Faktor. Es gibt einen Faktor, ja, mit dem das Unternehmen berechnet genau, wird. Genau, es geht darum, dass man den aus dem Jahresgewinn mit einem Faktor den Unternehmenswert berechnet. Die Unternehmen haben bisher gesagt, immer zum Teil auch zu Recht, dass der gegenwärtige Faktor zu hoch ist. Aber zu hoch heißt natürlich, dass man sich dann darüber streiten muss, um wie viel er denn runter darf. Und ich hätte ihn nicht so weit runtergesetzt, wie es jetzt gesetzt worden ist. Trotzdem ist das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Bundestagsbeschluss. Ein anderer Punkt ist die Frage, wie lange kann man sich vor der Prüfung, ob man Erbschaftssteuer zahlen kann oder nicht, dadurch, ja, ich will nicht sagen drücken, aber wie lange kann man das vermeiden, wenn man schon bereit ist, einen Teil zu zahlen? Und dass das bis zu 90 Millionen pro Erben geht, ist ein sehr hoher Betrag. Den hätten wir gerne niedriger gehabt. Das waren die Punkte, wo man ganz eindeutig sagen muss, da haben wir Zugeständnisse gemacht. wenn es dem Erhalt von Arbeitsplätzen und Unternehmen dient, ist das zu akzeptieren. Ein paar andere Dinge mussten unbedingt geändert werden. So, es gibt einen Kompromiss, gestern erzielt im Vermittlungsausschuss. Vor allen Dingen mit dabei war der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Walter Borjans. Und der war jetzt hier auch bei WDR 2. Herr Borjans, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenfalls, Herr Thaddeus. Dankeschön. Das ist neu. Mike Perry featuring Shai Martin, The Ocean. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm. Mal, wie sprecht ihr denn eigentlich? Das ist mehr oder weniger heute schon ein ganzes Weilchen. Unser Thema hier auf WDR 2, Hasssprache an Schulen. Wie reden die Schüler untereinander, übereinander vor allen Dingen? Hören wir mal, was der Lehrer Paul Reiter am neuen Gymnasium in Bochum so alles mitbekommt. Ja, also die Schüler sagen untereinander zum Beispiel Spasti, behindert, du bist ja schwul. Das sind also die Schimpfwörter untereinander, was bei uns früher so eher war, du bist bescheuert oder tickst nicht ganz sauber. Dann unter muslimischen Schülern ist ein Schimpfwort zum Beispiel, du Jude, das also hört man leider immer öfter. Und die Schüler selber, was hören die denn raus und vor allen Dingen, was hören die außerordentlich ungern? Zum Beispiel meine Freundin hat schon mal erzählt, ein Mädchen hat ihr auch gesagt, dass sie sie hasst und das hat sie natürlich schon sehr getroffen. Also ich denke, es hat vielleicht was auch damit zu tun über WhatsApp oder so, da benutzt man solche Ausdrücke, also Abkürzungen auch, dass sich das dann auch, dass man das irgendwann so übernimmt, so in die normale Sprache. Oder auch zum Beispiel im Internet, auf Instagram oder so, findet man ja auch ganz viele solche Beleidigungen oder vulgäre Wörter. Und was man dagegen machen kann, das besprechen wir später hier auf WDR 2 noch mit einem Schulsoziologen. Der hat ein schönes Konzept gefunden, um den Kindern da gewissermaßen die Luft abzulassen. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like words.